Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Seit einer gefühlten Ewigkeit, bin ich mal wieder da. Unser Studihund Biscuit ist mittlerweile verstorben. Aber wir haben einen neuen Studihund und der heißt Ellie. Wir begrüßen alle neuen Zuhörer, insbesondere Frankie, der uns immer über Apple TV hört und alle anderen, die uns unter Spotify empfangen können. Ja, Corona ist ja mittlerweile überall, es wird immer schlimmer und wir wollten uns nochmal ganz kurz zurückmelden. In den nächsten Tagen werden schockierende Wahrheiten über das WIF bekannt gegeben, was wir selber noch nicht so verarbeiten können, nicht glauben können. Und aber das ist der Hammer. Also mittlerweile hat das WIF sich ja bei Facebook abgemeldet. Und warum, weshalb, wieso, warum? Wer nichts macht, bleibt dumm. Werdet ihr in den nächsten Tagen erfahren. Auch wir werden ein ganz neues Konzept veröffentlichen. Und wie gesagt, Frankie, du alter Fruchtfliegenbestäuber. Mein bester Kumpel aus Bockum, aus der Reha-Klinik, ne? Halt die Ohren steif und wir werden uns in den nächsten Tagen mit einem neuen Konzept hier melden von Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt uns gewogen.